نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كنا قد وصلنا إلى السنة الثامنة للهجرة، وتكلمنا المرة السابقة عن إسلام خالد وعمر بن العاص وعثمان بن أبي طلحة، وثم تكلمنا عن غزوة مؤتة، واليوم إن شاء الله سنتابع في غزوة ذات السلاسل، وقيل السلاسل السلاسل أو السلاسل. على كل هي أرض بأرض جذاء، هي منطقة بأرض جذاء، وكانت هذه الغزوة في جماد الآخرة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة يتجمعون في ديارهم ليغيروا على المدينة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في 300 من خيار المسلمين. فلما وصل عمرو بن العاص إلى هناك وجد جموعهم كبيرة، كثيرة كانت، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا بكر وعمر في 200 من المهاجرين، وأمر عليهم أبا عبيد بن الجراح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: إذا قدمت على صاحبك فاطوعا ولا تختلفا. فلما جاء أبو عبيدة رضوان الله عليه وصل عمرو، فقال له: جئت مددا لي؟ قال أبو عبيدة: لا، أنا ما عليه وأنت ما عليه، يعني أنا عندي إمارتي وأنت عندك إمارتك. فانتبه أبو عبيدة لوساط النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تختلف، فلذلك يعني حسم الخلاف، وسار عمرو إلى أن وصلوا إلى هناك، فلقي جمعا ليس بالكثير وهزمهم المسلمون. وفي هذه القصة في غزوة ذن عمرو بن العاص احتلم في الليل، فلما استيقظ صلى بهم، تيمم وصلى بهم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك النبي، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا فعل ذلك؟ قال له: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم سكوتا وتقريرا على فعل عمرو بن العاص. فإذا الإنسان إذا مثلا استيقظ وخاف على نفسه من الموت فإنه يستطيع أن يتيمم وما يغتسل. كان ذلك في أطراف الشام، ودخل يعني أسلم كثير من بني عبس وبني مرة، ودخل بعضهم في حلف المسلمين. هذه كانت طبعا قبل الفتح الكبير، وهو فتح الفتوح في السنة الثامنة للهجرة. بارك الله فيكم. غزوة ذات السلاسل أو السلاسل. Wir haben schon angefangen über das achte Jahr nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم zu sprechen. Und wir haben voriges Mal darüber gesprochen, dass Amr ibn al-As, Khalid ibn Walid und Uthman ibn Abi Talha, dass sie den Islam angenommen haben. Und dann haben wir auch über Ghazwat Mu'ta gesprochen, und Mu'ta ist im Norden. Im Norden, das ist natürlich auch an die Grenze zu Syrien. Und wir haben über diese Ghazwa erzählt, das wird diesen Zug. Und heute machen wir weiter mit Ghazwat Zat al-Salasil oder Sulasil. Das ist ein Gebiet auch im Norden. Und der Prophet Muhammad hat davon gehört, dass Leute von Quda'a, das ist ein arabischer Stamm, der sehr bekannt ist, dass sie sich versammelt haben und die haben viele Leute gewonnen und sie wollen Al-Medina angreifen. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As beauftragt, dass er der Führer für 300 Kämpfer von den Muslimen wird und in Richtung Judan, in Richtung Zat al-Salasil marschiert. Als Amr dort war, er hat die Lage beobachtet, er hat gesehen, dass sie sehr viel sind. Dann hat er den Propheten Muhammad zusammen geschickt, indem er ihn um Hilfe gebeten hat. Der Prophet Muhammad sallam hat 200 von Al-Muhajirin geschickt und Abu Ubaida sollte der Führer sein. Unter anderem war Abu Bakr und Umar auch dabei. Abu Ubaida war dort. Abu Ubaida ist Führer und Amr ibn al-As ist auch Führer. Als sie dort waren, Amr hat ihm gesagt, hat zu Abu Ubaida gesprochen, der hat ihm gesagt, du bist jetzt unter meiner Führung. Abu Ubaida sagt, nein, ich habe meine Führung, du hast deine Führung. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, schaut mal, das ist wichtig. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er beide geschickt hat, er hat ihnen gesagt, ihr sollt nicht gegeneinander werden, sondern füreinander. Das heißt, wenn du richtig bist und dein Bruder ist falsch, trotzdem nimmst du seine Meinung, nicht dass ihr in Verschiedenheit werdet. Als beide das verstanden haben, dann hat Abu Ubaida aufgegeben und so ist Amr ibn al-As der generale Führer geworden für die Ganzen. Dann waren sie dort in diesem Gebiet und die meisten Leute, als sie gehört haben, dass die Muslime sehr viel gekommen sind, sie sind geflohen und die Muslime haben gewonnen. Als sie zurück nach Medina kehrten, hat Amr ibn al-As in der Nacht geschlafen und dann hat er feuchten Traum gehabt. Früh war das sehr kalt. Amr ibn al-As wollte sich nicht waschen und wollte auch kein Wudu nehmen. Der hat nur Tayammum gemacht und der hat gebetet. Die Leute haben das gemerkt, die haben den Propheten davon erzählt und Amr selber hat den Propheten erzählt später, dass er das gemacht hat. Der Prophet hat ihm gesagt, warum hast du das getan? Warum hast du dich nicht gewaschen? Er hat ihm gesagt, oh Prophet, Allah sagt im Koran, ihr sollt euch selber nicht töten. Allah ist euch gegenüber barmherzig. Der Prophet hat gelacht. Er hat das bestätigt. Und deshalb hat man daraus gelernt, wenn man auf der Reise ist oder wenn man überhaupt die Möglichkeit nicht hat, sich zu waschen oder wenn man krank ist und da hat man Angst, wenn man sich wäscht, dass man stirbt, dann kann man auch ohne Waschung beten, indem man Tayammum macht. Das wird Sand benutzt. Wenn man das auch nicht kann, dann kein Problem. Auf jeden Fall, in diesem Zusammenhang ist es dieser Zug war sehr wichtig, weil die Muslime sozusagen ihre Macht gezeigt haben und viele Leute haben den Islam angenommen und andere, sie haben sozusagen den Vertrag, den Friedenvertrag vom Propheten Muhammad sallam angenommen. Fatih al-Futuh fil Islam wa huwa Fatih Makkah. Barakallahu fikum fi sulh al-Hudaybiyah kana min shurut as-sulh أن من أحب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليدخل ومن أحب أن يدخل في عهد قريش فليفعل فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عملوا معه عقد خزاعة معه ودخلت بنو بكر خزاعة وبنو بكر كان في بينهم دائما عداوة وثار ودخل بنو بكر أو قبيلة بنو بكر دخلت في عهد قريش وصار سنة 8 ومضى على العقد عامين والمسلمون لم يفعلوا أي شيء يخل بهذا العقد بعد غزوة مؤتة ظن أهل قريش والعرب أن هيبة المسلمين ذهبت لأنه على أساسهم هربوا ما قلنا قالوا لهم يا فرار فالهيبة قلت قليلا بين الناس فماذا فعل بنو بكر؟ بنو بكر داهموا خزاعة أحلاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الوتير هو منطقة فيها ماء فمجموعة من بنو بكر، من بني عفوا بكر، داهموا خزاعة هناك. وماذا فعلت قريش؟ أعانتهم بالمال والرجال والسلاح، وقاتلوهم حتى لجأوا إلى الحرم، والحرم ما كان يقاتل فيه. فركب عمرو بن سالم إلى رسول الله بالمدينة يخبره بغدر قريش وأحلافهم، فقال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا، فانصر رسول الله نصرا أعتدا، أي حاضرا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا فهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله: نصرت يا عمرو بن سالم. قال له: خلص نصرت. طبعا كلام عظيم هذا. وأتى مجموعة من خزاعة كذلك بإمرة بديل بن ورقاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه وانصرفوا إلى مكة. في الطريق من لقيهم؟ أبو سفيان. لقاهم أبو سفيان وهو ذاهب إلى المدينة. حسوا قريش، فقال له: لعلك ذهبت إلى محمد، لبديل بن ورقاء، قال: لعلك ذهبت إلى محمد. بديل ما ذكر له. فأتى أبو سفيان إلى مبرك الناقة، شوفوا ذكاءهم، سبحان الله. أتى إلى مبرك الناقة فنظر إلى البعر، بعر الناقة، فوجد فيه نوى التمر، فقال: هذا نوى تمر يثرب، أنت كنت في المدينة. علم أنه كان في المدينة، فأدركت قريش أنها فعلت شيئا عظيما، فأرسلت أبا سفيان يؤكد العهد. فلما وصلها أتى إلى بيت ابنته أم حبيبة. أم حبيبة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يجلس على فراش رسول الله فطوته. قال: يا بني، أرغبت بي عن الفراش أم رغبت به عني؟ يعني هذا الفراش ما تركني أجلس؟ فقالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس، فلا أحب أن تجلس عليه. قال لها: أصابك بعد الشر، يعني صار فيك شيء. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في العهد، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، فذهب إلى أبي بكر فما فعل، ذهب إلى عمر فقال له عمر: أنا أشفع لكم، أنا أشفع لكم عند رسول الله، والله لو لم أجد لكم إلا الذر لجاهدتكم به، يعني حتى لو للذر القليل لفعلت. دخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحمة وأقربهم مني قرابة، وقد جئت في حاجة، فلا أرجعن كما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول الله. فقال له: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال لها: هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: والله ما يبلغ بني ذلك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في. فقال له، قال لعلي بن أبي طالب: انصحني. فقال علي: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيئا، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. فقال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ فقال لا والله، ولكن لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان فقال إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره وعاد من حيث أتى. فلما وصل إلى مكة قالوا طيب هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم إجارتك بين الناس؟ فقال لا. قالوا ويحك، ما زاد الرجل على أن لعب بك فما يغني عنا ما قلت. يعني علي بن أبي طالب ضحك عليه. وهنا تجهز النبي صلى الله عليه وسلم للخروج، وأذن في الناس بالتجهيز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد إلا الصديق، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، أي جهز النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. بارك الله فيكم. Natürlich eine der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte, sage ich, war die Befreiung von Mekka. Die Befreiung von Mekka. Und das war im Jahre 8 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natürlich, wir kennen die Geschichte, dass im Jahre 6 nach der Auswanderung, dass es in diesem Jahr einen Friedensvertrag gab zwischen den Muslimen und zwischen den Leuten von Mekka. In diesem Vertrag gab es 10 Jahre Frieden, kein Kampf gegeneinander. Und ein Punkt war in diesem Vertrag, diejenigen von arabischen Stämmen, die den Vertrag vom Propheten Muhammad s.a.w. einnehmen möchten und mit ihm sozusagen die verbinden sich mit ihm, das wird verbündet werden sie mit ihm, die können. Und auch die Leute, die mit den Mekkanern als Verbündete machen wollen, dann können sie. Khuza'a hat sich mit dem Propheten Muhammad s.a.w. verbündet und Banu Bakr, auch ein arabischer Stamm, haben sich mit den Quraysh oder mit den Mekkanern verbündet. Und aufpassen, Khuza'a und Banu Bakr, sie hatten immer Kämpfe gegeneinander und sie wollten immer Rache voneinander nehmen. Nach Mu'ta haben wir voriges Mal erzählt. Nach Mu'ta, als die Muslime in Mu'ta gegen die Römer gekämpft haben und die Muslime haben sich zurückgezogen, weil die Römer 200.000 waren und die Muslime 3.000. Das war natürlich ein Sieg für die Muslime eigentlich. Aber die Leute, die haben gesagt, die Muslime sind geflohen und sie haben verloren. Deshalb haben sie keine richtige Macht gehabt. Diese Leute von Bani Bakr, sie haben gedacht, ach, die Muslime jetzt haben keine Kraft, keine Energie, sie können nichts tun. Und Khuza'a, sie leben jetzt im Frieden, am besten, wir greifen sie an. Es gab dort Wasser, das heißt Al-Watir. Während die Leute von Khuza'a normal leben, haben Banu Bakr die Leute von Khuza'a angegriffen. Sie haben von ihnen getötet und so. Und die Mekkaner, was haben die Leute aus Mekka, aus Quraysh gemacht? Sie haben den Leuten von Banu Bakr, sie haben ihnen Waffen gegeben und Leute gegeben und Geld gegeben. Die Leute von Khuza'a, sie kamen zurück, bis sie Al-Haram erreicht haben. Und Al-Haram ist eine verbotene Kampf. Der Kampf in dieser Zone ist verboten. Die Mekkaner auch haben dort nicht gekämpft. Und dann sind sie in Häusern gegangen, die Leute von von Khuza'a. Einer von den Leuten, die dort waren, hieß Amr ibn Saleh. Er hat sein Pferd genommen und er ist geritten zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hat dort Gedicht gesagt. Das war ein sehr schönes Gedicht. Natürlich auf Deutsch kann ich das nicht richtig übersetzen, weil das sehr schwer ist. Wenn ich das auch übersetze, dann ergibt keinen Sinn sozusagen. Auf jeden Fall, der hat gesagt, O Allah, wir suchen Hilfe bei deinem Propheten. Weil dein Prophet uns versprochen hat, dass er uns unterstützt und hilft, wenn die anderen mit uns etwas Schlechtes tun. Und die werden kommen wie ein Meer, das wird wie das Wasser, so stark werden sie sein. Und sie werden gegen Quraysh was tun, weil Quraysh, das sind die Leute von Mekka, sie haben den Vertrag gebrochen. Und sie haben ihr Versprechen nicht gehalten. Während wir gebetet haben, kamen sie zu uns am Wasser von Al-Watir und sie haben uns getötet. Als der Prophet das hörte, er sagte ihm, die Hilfe ist sicher. Das wird, ich werde dir mit Sicherheit helfen. Keine Frage mehr. Dann kam auch Budayl ibn Warqa und der war der Führer von Khuza'a. Auch mit Leuten und er hat dem Propheten erklärt, wie die Lage war. Während sie dort normal gelebt haben, diese Leute haben den Vertrag gebrochen und sie haben sie angegriffen. Während Budayl nach Mekka zurückkam, kam Abu Sufyan und er hat ihn getroffen. Abu Sufyan sagte ihm, warst du in Medina? Budayl wollte nicht sagen, ja. Dann hat Abu Sufyan Kot von Kamelen, von den Kamelen gesehen und er hat dort Kerne von Datteln, Dattelkerne. Er hat das angeschaut, er hat ihm gesagt, das ist nicht von Mekka. Diese Kerne sind von Al-Medina. Du warst in Medina. So schlau waren diese Leute. Er hat sofort gewusst durch die Dattelkerne. Auf jeden Fall, Abu Sufyan hat Quraysh gefragt, was sollen wir jetzt tun? Die haben gesagt, am besten gehst du zu Muhammad und erklärst du. Dann kam Abu Sufyan und er wollte dem Propheten Muhammad s.a.w. sagen, er hält noch einen Vertrag und es gibt kein Problem mit dem Vertrag und so weiter. Aber als Abu Sufyan in Medina ankam, der ging sofort zu seiner Tochter und die Tochter um Habiba war die Frau von unserem Propheten s.a.w. Er wollte sitzen, wo der Prophet hat so ein Teppich gehabt, er saß dort. Er wollte dort sitzen und Habiba hat das weggenommen. Er hat gesagt, was ist los mit dir? Meine, ist dieser Teppich wichtiger als dein Vater? Er hat ihm gesagt, nein, das ist der Teppich von unserem Propheten und du bist ein Muschrik, du bist ein Götzendiener und du sitzt nicht auf dem Teppich von Propheten. Sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, bist du verrückt geworden? Dann ist er zum Propheten Muhammad gegangen. Er hat ihm gesagt, oh Muhammad, wir halten uns an Vertrag, wir haben nichts Schlechtes getan, bitte und sei sozusagen barmherzig. Der Prophet hat ihm gar nicht gesagt. Der ging zu Abu Bakr. Der hat ihm gesagt, Abu Bakr, rede mit dem Propheten. Abu Bakr sagt ihm nein. Der ging zu Umar. Der hat ihm gesagt, Umar, rede mit dem Propheten. Umar sagt ihm, wenn ich kann, dann werde ich eher gegen euch kämpfen. Und nicht zum Propheten, dass ich zum Propheten gehe. Dann ging er zu Ali ibn Abi Talib. Er hat ihm gesagt, Vater von Al-Hassan, du bist am nächsten zu mir und du bist mein Verwandter. Rede mit ihm. Der hat ihm gesagt, nein, man kann jetzt mit dem Propheten nicht mehr reden. Der hat schon Entscheidung getroffen. Fertig. Dann hatte Fatima angesprochen. Der hat gesagt, du bist die Tochter vom Propheten, rede mit ihm. Der hat ihm gesagt, weh, ich rede mit ihm. Der hat gesagt, dein Sohn, Al-Hassan war noch ein kleines Kind. Dein Sohn sollte das machen. Der hat ihm gesagt, mein Sohn. Dann sagte Abu Sufyan Ali ibn Abi Talib. Dann sagte, oh Ali, sag mir etwas, was machen soll. Der hat ihm gesagt, am besten sagst du, ich möchte keinen Krieg zwischen den Leuten haben und ich trage die Verantwortung für die anderen. Und dann reitest du zurück nach Mekka. Abu Sufyan hat das gesagt. Ich trage die Verantwortung, ich will keinen Kampf und so weiter. Dann kam er nach Mekka zurück. Die Leute von Mekka haben ihn gefragt, was hast du gemacht? Der hat gesagt, ich habe das gemacht. Die haben gesagt, hat der Prophet das akzeptiert? Er hat gesagt, nein. Er sagt, ja, der Mann hat dich reingelegt. Ali ibn Talib hat dich reingelegt. Du hast jetzt das gesagt, dass du die Verantwortung trägst. Und der Prophet hat das nicht übernommen. Das bedeutet, der ist jetzt im Recht. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat aufgerufen, dass die Leute sich vorbereiten müssen, dass sie marschieren. Aber er hat nicht gesagt, dass er in Richtung Mekka marschiert. Nur Abu Bakr hat er erzählt. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer seine Geheimnisse an Abu Bakr sozusagen erzählt hat. Aber andere haben davon nicht bekommen. Und der Prophet hat mit Gebet gemacht, dass die Leute davon nicht erfahren. Ich denke, wir haben nicht so viel Zeit. Es gibt noch 2 Minuten, Barakallahu fikum. Heute ist wie viel? 5.06.09. Wir werden hier stoppen. Entschuldigung, und es tut mir leid, es gab nur Besuch aus einer anderen Stadt. Deshalb haben wir Barakallahu fikum nicht weitergemacht. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und das nächste Mal reden wir, barakallahu fikum, über eine schöne Geschichte, und zwar die Geschichte von Haqib ibn Abi Balta'a. Und das ist sehr wichtig für manche Leute auch, weil die viel über solche Themen sprechen. Und dann reden wir, inshallah, über Befreiung von Mekka. Khair, inshallah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen, wenn ich was Schlechtes gesagt habe, dann durch der Shaitan und von mir. Und wenn ich Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Ich werde den Brüdern und Schwestern im Internet die Rede von heute, wie sagt man, hören lassen. Und wir machen keine Fragen heute. Ja. Vielleicht manche sind enttäuscht, dass sie, aber ich möchte Leute, die kommen zum Unterricht, eher als zum Fragen. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Wer zuhören möchte, bitteschön. Wenn nicht, dann kann man etwas Nützliches machen. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Was ist? Das ist gut. Das ist super, was du hast. Weiß ich.